Kapitel 13. Der Mensch muss mit ganzem Herzen die Vereinigung mit Christus im Sakrament anstreben. Erstens, ich sehne mich nach ganzer Vereinigung mit Gott. Stimme des Jüngers. Herr, wer gibt mir das Glück, dich allein zu finden? Ich möchte dir mein ganzes Herz erschließen und deiner genießen, wie mein Herz es verlangt. Ohne dass einer auf mich herabsieht und ohne dass die Welt meiner achtet und mich umdrängt, sondern so, dass du allein zu mir sprichst und ich zu dir. So wie der Geliebte zu dem Geliebten zu reden und der Freund mit seinem Freunde zu verkehren pflegt. Das ist meine Bitte und mein Verlangen. Um mit dir ganz eins zu werden, möchte ich mein Herz von allen geschaffenen Dingen loslösen und durch die heilige Kommunion und häufige Zelebration lernen, am himmlischen und ewigen immer mehr Geschmack zu gewinnen. Herr, mein Gott, wann werde ich ganz eins mit dir sein, ganz in dich versunken? Wann werde ich meiner ganz vergessen, du in mir und ich in dir? So lass uns beide für immer vereint sein. Zweitens, der Besitz Gottes bedeutet mir Friede, Ruhe und himmlische Speise, Erquickung, göttliche Nähe. Du bist wahrhaftig mein Vertrauter, auserwählt aus Tausenden. Bei dir möchte ich alle Tage meines Lebens wohnen. Ja, du bringst mir den Frieden, denn in dir ist tiefer Friede und wahre Ruhe. Außer dir aber herrscht Mühsal, Not und ein unendliches Elend. Wahrlich, ein verborgener Gott bist du. Du hältst es nicht mit dem Gottlosen, aber mit den Demütigen und Einfältigen sprichst du gern. O, wie erquickend, Herr, ist dein Geist. Um deinen Kindern zu zeigen, wie sehr du sie liebst, speisest du sie mit dem köstlichen Brot, das vom Himmel kommt. Wahrlich, kein anderes Volk ist so begnadet, dass es Götter hätte, die ihm so nah sind, wie du, unser Gott, allen denen nahe bist, die an dich glauben. Um sie täglich zu trösten und ihr Herz zum Himmel zu erheben, gibst du dich selbst als Speise zum Genusse hin. Welches andere Volk der Erde kann sich so rühmen wie das christliche Volk? Welches Geschöpf unter dem Himmel ist so bevorzugt wie die Seele des innerlichen Menschen, bei der Gott einkehrt, um sie mit seinem verklärten Leibe zu erquicken? Drittens, ich danke Gott für seine Gnade, indem ich mich ihm ganz hingebe. Unaussprechliche Gnade, staunenswerte Zuwendung, unermessliche Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Was soll ich dem Herrn vergelten für diese Gnade, für eine so unsagbare Liebe? Ich kann Gott wohl nichts Wohlgefälligeres schenken, als dass ich ihm mein Herz ungeteilt überlasse und mich innig mit ihm vereinige. Wenn ich dann vollkommen eins mit ihm bin, wird mein ganzes Innere frohlocken. Dann wird er mir sagen, wenn du bei mir sein willst, will ich bei dir sein. Und ich werde ihm antworten, Herr, bleibe in deiner Güte bei mir. Ich will ja auch gern bei dir sein. Das ist mein ganzes Verlangen, dass mein Herz mit dir eins sei.